Herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einem neuen Podcast oder Talk hier auf SICK Enterprises. Da mehr oder weniger erwartbar oder unerwartbar, ganz egal, ein neues Halo 5 Update draußen ist, nämlich Anvil's Legacy, setzen wir uns natürlich auch mal wieder zusammen in der fast standardmäßigen Besetzung, denn der Eddie ist heute leider nicht da, aber der andere Kollege. Hi! Yeah. Genau. Natürlich genau. Mal wieder zu unserem Update-Talk TM oder fast so. Schon, keine Ahnung. Fast schon irgendwie Tradition. Semi-regulär. Ja. Tatsächlich muss man sagen, haben wir es ja vergleichsweise gut hinbekommen zu jedem Update-Talk. Ja. Wegen meinen immer so, Jungs, wir müssen das jetzt ganz schnell machen. Das ist jetzt nicht mehr relevant. Und dann kam es trotzdem in WhatsApp danach, aber okay. Naja, egal. Wir sind hier, Anvil's Legacy ist draußen. Und Anvil's Legacy ist ja tatsächlich ein ganz, ganz großes Update mal wieder. Ehrlich gesagt bin ich mich am Fragen, weil das Größte davor war ja, glaube ich, kann man sagen, Memories of Reach, oder? Ja, oder Warzone Firefight war auch groß. Oh, stimmt, ja. Aber ich glaube fast, dass das tatsächlich das Größte ist. Zwar nicht unbedingt contentmäßig, aber von Neuerungen. Genau, ja. Toll, well, toll. Redefined. Die Katze ist aus dem Sack. Ja, dann starten wir am besten vielleicht gleich auch damit, denke ich mal. Und ich muss diesen Stift hier wegtun, bevor der... Ja, Halo 5 gibt es jetzt auf PC. Zumindest die Forge und Custom Games. Ja, und das ist tatsächlich relativ krass, weil man es irgendwie... Also gut, nun... Ja, mittlerweile weiß man es ja schon relativ lang. Ich meine, es wurde ja schon vor Ewigkeiten mal angekündigt. Wir haben schon zig, zehntausend Mal darüber geredet. Aber ich glaube, ich nehme dann auch gleich meinen anderen Punkt noch mit rein, weil wenn wir jetzt einfach nur über die Dinge reden. Oder fangen wir jetzt erstmal an, wie es überhaupt ist. Du hast ja gleich noch gar nicht gespielt, oder? Nee, aber ich habe genug dazu mir angesehen, um beurteilen zu können, wie es ist, weil man kennt ja Halo 5. Ja, also ich muss sagen, von der ich persönlich kann mich schon mal erstmal beschweren, weil bei mir lief es überhaupt nicht so rund, wie es eigentlich dachte. Und zwar nicht unbedingt performancemäßig, aber erstmal überhaupt, wie alles angefangen hat. Nummer eins war nämlich mal wieder, dass der Windows Store so ein bisschen unausgereift ist, gefühlt. Immer noch. Oder, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Weil er doch schon vereinheitlicht wurde und shit. Ja, in gewisser Weise ist es, ich bin mir unsicher, aber eigentlich kann man... Oder zumindest, soweit ich mich erinnere, kann man x86/x64 Anwendungen, glaube ich, gar nicht verschieben, sondern es ging bisher eh immer nur bei Apps. Also zumindest erinnere ich mich nicht daran, dass ich jemals ein klassisches Apps. Programm verschoben habe. Microsoft heißt das Apps. Stimmt, Apps, wie Boris Schneider-Jone immer uns mal belehrt hat. Hallo, hier ist Boris Schneider-Jone. Naja, auf jeden Fall. Mein Problem war, dass ich nicht aufgepasst habe und ich habe ja wie so viele andere Leute auch eine Boot-SSD, auf der mein Windows drauf ist und diese SSD ist schnell und klein, super weil cool. SSDs teuer sind. Und das bedeutet natürlich, dass auch im Normalfall eigentlich nicht viel drauf ist, außer ein paar Programme, die halt wichtig sind, die schnell starten müssen oder so, die man häufig verwendet und eben Windows selbst. Und sonst versucht man eigentlich möglichst alles leer zu halten. Da Windows aber immer dazu neigt, im Zweifelsfall alles auf C installieren zu wollen und sämtliche Programme sich seit Jahrzehnten scheinbar auch schon angewöhnt haben, immer auf C installieren zu wollen, war auch der Windows Store von Anfang an auf C als Standard, also war beim Windows Store standardmäßig C als Hard Drive gespeichert, wo sämtliche Applikationen drauf installiert werden. Natürlich zählt jetzt... die liebe Halo 5 Arena auch als App, wenn man so möchte. Und also normalerweise ist es ja gewohnt, wenn man ein Programm installiert, dass dann immer erst kommt, ja, möchten Sie wirklich diese ganze Setup sparen? Und wo dann irgendwann auch kommt, ja, wird es installiert bei dem und dem Pfad, wo man dann ganz einfach den Laufwerksbuchstaben normalerweise austauscht. Tja, war da natürlich nicht so, weil es natürlich so ist wie bei Apps. Du drückst auf Installieren und es installiert und bleibt runter. Und hat sich folglich natürlich erstmal auf C gesetzt. Und was an sich natürlich kein Problem wäre, wäre es nicht 35 GB groß, weil scheinbar heutzutage keiner mehr Spiele komprimiert. Weil darum. Ich meine, Halo 5 selbst ist ja auch wieder ein sagenhaftes Beispiel. Ich glaube, haben wir mittlerweile schon 80 über 90 GB? Über 90. Wir hatten schon 87 bis vor dem Update. Und nach dem Update müssten es ja dann jetzt über 90 sein. Es ist so wenn nicht sogar noch mehr. Es ist einfach so verrückt und dumm. Wie kriegen sie das? Kein fucking Spiel, das ich kenne, ist so groß. Nicht einmal die Master Chief Collection, die ist 4 Spiele in einem. Das ist das Faszinierendste. So richtig, 4 Kampagnen, über 100 Maps, Forge, verschiedene Versionen, bla bla. Und es ist jetzt nicht so, dass Halo 5, also es sieht ganz cool aus, vor allem kommt halt immer sehr auf die Maps an, wie wir schon festgestellt haben und so. Auf die Szenerie sieht es halt manchmal sehr gut aus, manchmal irgendwie, naja. Aber auf jeden Fall, es sieht jetzt auch nicht so geil aus, dass man sich denkt, boah, da müssen die aber die krassen Texturen und Shit reinladen, sah so, nee. Ja, auf jeden Fall viel zu groß und eigentlich theoretisch ist auch die Forge für das, was sie eigentlich ist, viel zu riesig. Mit 35 GB sind es, wenn man es runterlädt, angegeben werden 40 GB als Festplattenspeicher, den man braucht. Und ja, meine wunderschöne SSD war dementsprechend auch so gut wie voll jetzt. Und jetzt habe ich schlussendlich auch wieder deinstalliert und werde es mir vielleicht die Tage irgendwann mal wieder runterladen. Diesmal gleich auf eine andere Festplatte, weil ich sie eben im Nachhinein nicht verschieben kann. Kannst du es nicht füllen. Ach so. Genau, da kam nämlich immer ein Fehler, der... Ist ja blöd. Also der Fehler war, ich habe mal nachgesehen, der ist normalerweise, dass der Entwickler scheinbar einstellt, dass man es nicht verschieben kann. Andererseits kann es auch sein, dass es bei so klassischen Desktop-Anwendungen immer so ist, weil ich mich zumindest persönlich nicht zurückerinnern kann, jemals eine klassische Anwendung verschoben zu haben. Somit bin ich mir gar nicht sicher, ob das überhaupt an sich möglich ist oder ob da vielleicht irgendwelche technischen Restriktionen vorherrschen, die das Ganze verhindern. Das ist eigentlich schon aber so doof. Naja. An sich jedoch muss man sagen, dass die Schmiede ganz cool ist. Ich hatte aber komischerweise ein paar Probleme mit ihr auch nochmal in der Schmiede selbst dann. Und zwar, ich weiß nicht, ich habe da auch dann einfach mal, ich habe versucht mit dem Windows eingebauten DVR, es gibt ja bei Windows 10, dass, wenn man Windows und G drückt, dann kommt ja diese Leiste unten und Schritt, die so ein bisschen so ist wie auch an der Xbox, wo man dann auch so Spieleclips aufzeichnen kann und theoretisch sogar unbegrenzt, ich glaube bis eine Stunde oder so. Oh. Normalerweise benutze ich aber immer Shadowplay, weil das direkt die Grafikkarte übernimmt und alles und ich mir denke, das ist sicherlich halt sinnvoll. Ja. Und das hat aber irgendwie nicht funktioniert, weil das Shadowplay Overlay lag darunter, wenn man so möchte, unter der App, weil die App irgendwie, wenn sie im Vollbildmodus geht, alles andere überlagert. Und dann konnte das Shadowplay Overlay hat sich zwar geöffnet, wie ich später herausstellen durfte, aber unter der Applikation. Und somit konnte ich mit Shadowplay immer nur aufnehmen, wenn ich sie erst minimiert habe oder klein gemacht habe, dann die Aufnahme gestartet habe und sie dann maximiert habe. Und dann wollte ich halt einfach mal ausprobieren, weil was sich geöffnet hat, war eben dieses Windows-Overlay da. Und ich weiß nicht, ob das halt damit zu tun hatte, weil ich mit dem noch nie so wirklich rumexperimentiert habe. Aber eigentlich hat es vom Prozessor her und alles passen müssen. Ich habe mal so geschaut, wie es da mit der Auslastung stand. Und es lief eigentlich alles ganz rund. Und ansonsten Frame-Einbrüche im Spiel hatte ich auch nicht. Aber was ich hatte, waren so richtig weirde Lags, wenn man so möchte, was meine Befehle anging, die ich eingegeben habe. So zum Beispiel, wenn ich was dupliziert habe, dann kam das dann plötzlich nicht mehr. Und dann habe ich halt mir gedacht, okay, vielleicht habe ich nicht gescheit gedrückt oder so und habe halt so ein bisschen rumdupliziert. Und auf einmal hatte ich, glaube ich, über 1000 Objekte in der Schmiede und alles ist komplett abgekackt. Und dann habe ich sie neu gestartet. Und danach hatte ich das war immer sehr komisch. Ich konnte so die ersten paar Objekte und so konnte ich immer ganz normal platzieren und alles und bauen. Und dann hat es auf einmal so angefangen, wo dann einfach so eine Verzögerung war. Wo dann meine Befehle entweder gar nicht mehr oder sehr, sehr verzögert wahrgenommen wurden oder halt so verzögert, dass ich nicht mehr wahrgenommen habe, dass sie wahrgenommen wurden. Und damit habe ich mich dann aber irgendwann abgetan und dann einfach ein bisschen in Custom Games rumgelaufen. Was mich aber auch noch stören musste, bevor ich jetzt hier meinen Redeschwall endlich mal beende, ist, dass ich ja dann, weil es gibt ja, wozu wir vielleicht später auch gleich nochmal kommen, weil das wäre vielleicht auch noch eine Ankündigung, die sehr wichtig ist, nämlich der Lobby-Browser, den gibt es ja noch nicht. Und deswegen brauchen wir, also geht es ja momentan nur so über so selbstgebastelte Lobby-Browser, wenn man so möchte, wo Leute so ihre Custom-Games listen können und andere Mitspieler finden über diverse Webseiten. Und ich glaube, die beliebteste davon insgesamt ist halolobbies.com oder so ähnlich, keine Ahnung. Aber die hat bei mir einfach nicht funktioniert. Da war einfach nur immer der Hintergrund und ich konnte nichts machen. Und alle anderen haben irgendwie nicht reagiert, sondern konnte ich bisher noch kein einziges Mal ein Custom Game wirklich spielen. Aber ich ja schon glaube, dass das schon funktioniert. Alleine für mich umherlaufen. Die wichtige Frage, die sich ja alle stellen, ist ja, wie spielt sich das denn mit Maus und Tastatur? Es ist sehr, es ist ko- komisch. Vor allem, wo ich große Probleme hatte, waren bei so Kombis, die ich normalerweise in meinem Movement immer so abziehe. Und nicht nur ich, sondern höchstwahrscheinlich viele andere auch. Nämlich zum Beispiel, dass man läuft, dann springt, thrustet. Andersrum. Okay, du läufst, dann slidest du, dann springst du und dann thrustest du. Und dann hast du so einen richtigen Schwung, schwupp, und bist gleich deutlich weiter. Auf welcher Taste thrustet man denn? Thrusten tut man standardmäßig auf Umschalt, also auf der Caps Lock-Taste. Ja, ja. Oh, danke. Ja. Und, ich weiß schon, was Umschalt. Ja, vielleicht aber andere nicht, weil Umschalt ist so komisch. Und sprinten tust du auf Shift und ducken tust du dich standardmäßig auf Steuerung. Ich habe es aber persönlich dann umgelegt. Ich sprinte immer noch auf Shift. Ich ducke mich auf Steuerung. Ja. Und irgendwas mache ich. Nee, auf Steuerung thruste ich. Was? Dann sprinte ich vielleicht mit C. Das wäre sinnvoll. Ich glaube, ich sprinte mit C. Ja, weird. Richtig weird. Oder ducke ich mich mit C? Es ist, insofern habe ich es mir gedacht, weil ich will Steuerung, also thrusten würde ich gern können, ohne dass ich von WASD runter muss. Auf Umschalt finde ich aber irgendwie komisch, weil ich Umschalt, speziell wenn ich dann irgendwie wieder rausgehe, dann habe ich plötzlich Caps Lock an, das ist irgendwie komisch. Und deswegen wollte ich da unbedingt das runter haben. Shift mit Sprint finde ich aber an sich auch nicht so schlecht, aber Sprinten wäre zum Beispiel was man umlegen kann, weil da könntest du zum Beispiel Q oder E oder sowas nehmen oder irgendwas mit den Fingern, weil du kannst ja eh nur sprinten, wenn du nach vorne gehst. Somit ist es nur wichtig, dass du nicht von W runtergehst. Alles andere ist ja wurscht, aber du musst auf W draufbleiben können und gleichzeitig die Sprinten-Taste drücken. Ja, aber der kleine Finger, der kann das alles super gut übernehmen. Ja, aber vielleicht... Du musst ja auch nicht gleichzeitig sprinten und gleichzeitig crouchen. Dementsprechend kannst du doch, ja crouchen. Doch, muss ich, weil sonst kann ich nicht sliden. Ach ja. Und das ist das Weirdste, das kriege ich immer noch nicht ganz hin, so zuverlässig zu sliden, weil manchmal ducke ich mich dann einfach nach dem Sprinten. Oh, ist das weird. Das ist sehr komisch. Ja, das Ding ist, ich habe letztens nochmal, kurz off-topic, war ja gerade das Overwatch-Wochenende auf der Xbox. Ja. Habe ich Overwatch mal auf der Konsole ausprobiert. Hat sich ja auch komisch gespielt und ich muss sagen, es war schon cool und so, ich hatte meinen Spaß, aber am PC ist einfach geiler. So. Spielt sich einfach viel besser und smoother und schneller, auch weil die Leute halt viel schnellere Aktionen ausführen können und besser, weil es halt einer der wenigen Shooter ist, die tatsächlich halt noch original für PC ausgelegt wurden und nicht für Konsole entwickelt wurden und dann rübergeportet wurden nur. Und es ist halt so wie CS für PC gedacht eigentlich. Und nevertheless, war trotzdem ganz witzig. Aber was ich mir dann jetzt auch in Bezug zu Halo 5 Forge gedacht habe, irgendwie ist Halo eigentlich fast der einzige Shooter, wo ich immer das Gefühl habe, dass der sich auf Konsole wirklich einfach geiler spielt. Ich weiß nicht. Auch so bei, oder mit Controller. Das habe ich bei SPV3 auch nochmal gedacht. Da habe ich es ja auch erst mit PC gespielt, mit Maus und Tastatur gespielt. Und dann nochmal mit meinem 360-Controller mal wieder. Das war auch ganz cool, mal wieder mit 360-Controller zu spielen. Aber keine Ahnung, es fühlt sich einfach besser an. Ich weiß nicht, woran es genau liegt. Das ist halt irgendwie so, dass das so mit das Einzige ist, wo ich mir denke, so, ja, das ist halt für Konsole gemacht irgendwie, weiß ich nicht. Und also, es funktioniert halt einfach besser. Ich persönlich glaube, dass einfach vieles auch da natürlich Gewöhnungssache ist. Bei Halo finde ich es jetzt insofern natürlich, also speziell bei Halo 5, komisch, weil du hast normalerweise irgendwie sowas wie Thrust, zumindest in vielen Spielen nicht mehr wirklich so. Wo es halt wichtig ist, dass du gleichzeitig WASD hast und Thrust drücken kannst, weswegen du jetzt gerade im Moment eine Taste zu wenig hast irgendwie. Also irgendwie hätte ich gerne irgendwie Steuerung, Shift, es ist wahrscheinlich schon schlau, dass sie es auf Umschalt gelegt haben, aber irgendwie ich kann mich damit nicht anfreunden. Ich glaube, ich würde es mir auf meine vierte Maustaste legen. Ja, oder sowas so machen. So. Maustasten habe ich immer so mein Problem, weil das verzieht mir dann mein Aim, wenn ich da drücke. Und deswegen mag ich die immer nicht so gern, wenn ich da was drauflege. Naja, auf jeden Fall ist das, glaube ich, eher so Gewöhnungssache. Insgesamt muss ich aber sagen, dass ich es am Controller immer angenehmer finde zu spielen, egal welches Spiel, weil der Controller einfach so viel ergonomischer ist als Tastatur und Maus. Echt, finde ich gar nicht, ne? Natürlich, ich meine, es ist ja nicht mal Empfinden, es ist ja einfach nur Fakt aufgrund der Tatsache, wenn du dir mal ansiehst. Ja, ist ergonomisch, das heißt ja nicht, dass es die entspanntere Haltung für mich ist. So, ich finde es einfach relativ easy und entspannt, wenn ich an meinem Tisch bin und dann Overwatch spiele und von der Tastatur kannst du viel einfacher und besser wieder abgreifen und wieder weg und bla. Denn den Controller musst du immer weglegen. Und das ja, ist das halt ist schon die eine Sache, doof. Aber spiel mal wirklich lange und zwar richtig lange, dann wirst du merken, oder ich meine auch für Leute, die viel arbeiten. Ich habe schon 3 Stunden CS ein Stück gespielt, ja, oder 4. Ja, trotzdem, aber das ist richtig lange. Ist trotzdem, auch Leute, die halt lange am PC arbeiten, haben ja später irgendwann oder gerne ergonomische Mäuse, die so leicht gedreht sind, dass du deine Hand nicht drehen musst, wenn du so möchtest. Verstehst du, was ich meine? Weil normalerweise, wenn du deine Hand hast, wenn du die Maus hast, dann liegt ja dann beide Handballen, so gesagt, die unteren da, wo es, ne, die Handwurzel, keine Ahnung, wie man das nennt, komplett auf. Und das ist komplett unergonomisch, weil normalerweise legst du deine Hand auf, so, wenn du dich jetzt einfach nur deine Hand an den Tisch legst, so auf, dass nicht die Handfläche am Tisch aufliegt, sondern nur unten die Handkante. Das ist eigentlich so, wie die natürliche Haltung ist. Und die hast du am Controller viel eher als mit der Maus, weil da hast du die Hand immer gedreht. Und deswegen ist der Controller deutlich ergonomischer. Bin trotzdem irgendwie im letzten Jahr wieder ein deutlich größerer PC-Fan geworden. So. Ich merke es vor allem speziell auch, weil ich jetzt in letzter Zeit vermehrt Overwatch spiele, dass ich meine Hand unglaublich verkrampfe beim Spielen und mir das echt langsam nicht gut am Hand gelegt. Aber du bist ja auch auf die Hand gefallen und deswegen funktioniert dein Aim nicht mehr so gut. Somit, ja, ich merke es auch an der anderen Hand. Große Kompetenz am Start. Nevertheless, wir reden jetzt lange, wir sollten über das andere große mal reden, was noch gekommen ist. Nämlich zusammen mit Halo 5 Forge auf PC kam ja auch noch einer an. Erstmal hat Forge seinen eigenen Reiter im Halo 5 Menü, weil es gibt jetzt nämlich auch noch den File-Browser, den lang ersehnten In-Game, nicht nur Fade Waypoint, File Browser, ja, der tatsächlich. Ich hätte aber davor gern lieber noch was anderes angesprochen. Wieso? Das passt doch voll gut zusammen. Nee, was ich nicht finde, was noch davor noch viel besser passt, ist der Lobby Browser. Der wurde nämlich auch diverse Weise angekündigt und angeteasert. Ja, und es ist meines Erachtens trotzdem was erwähnt. Ja, aber der ist noch nicht da. Ja, wir haben es trotzdem aufgeschrieben. Da hättest du mir sagen können, dass wir den nicht ansprechen wollen. Das kann man vielleicht am Ende mal kurz erwähnen, dass der kommt, aber das macht doch gar keinen Sinn. Jetzt ist er halt noch nicht da. Nein, weil ich finde, dass es super zu dem Thema passt, weil einerseits ist es jetzt so, wie es jetzt ist, ist es, ja, okay. Das ist scheiße. Halo 5 ist am PC. Es ist, aber du kannst halt nur mit Freunden spielen. Aber wenn halt dann bald der Lobby-Browser kommt, dann ist halt Halo 5 wirklich auch richtig spielbar am PC. Und zwar wirklich richtig gut spielbar. Weil du dann halt auch nicht Ewigkeiten irgendwie komisch verkrampft im Internet nach Dingen suchen musst, in der Hoffnung, dass dich irgendwer einlädt, sondern Weil das Ding ist halt immer, wenn du der Community es überlässt, quasi eigene Lobbys oder eigene Server zu machen, habe ich oft festgestellt, das war bei Halo 2 so und bei Halo C am PC und so, dass oft Server gemacht werden, wo ich mir denke, oh, klar, spielt doch mal was Anständiges. Klar, so, klar, keine klar. Ahnung. Ohne Frage. Ehrlich. Die Sache ist die, es ist immer noch deutlich besser als gar keine. Ja, klar, aber und dann spiele ich halt die so ganze Zeit nur Snipers auf Hemorrhage oder so. Und ja, ich denke, ach, nee. Trotzdem muss man jetzt sagen, wenn du nicht gerade Leute hast, mit denen du spielen kannst und dich halt nur auf so Online-Zeug, es ist schon möglich, aber es ist sehr, sehr umständlich. Und mit dem Lobby-Browser, glaube ich, wird das deutlich einfacher und deutlich besser. Was dann aber noch fehlt auf jeden Fall und was ich hoffe, dass sie implementieren, ist, dass sie dem Host deutlich mehr Einfluss über das Spielgeschehen geben. Zum Beispiel, dass er einstellen kann, wie viele Teams es maximal gibt. Und dass die vielleicht auch eine Option gibt, dass das Spiel automatisch oder dass es halt nicht zulässt, dass das Spiel gestartet wird, wenn einer zu viel im anderen Team ist oder dass man dann nicht mehr wechseln kann oder so. Weil wenn du jetzt momentan ohne Mikrofon oder so eine Lobby öffnest und dann lauter Leute reinkommen, ich meine, es ist ja auch in der Xbox so, dann ist wieder einer lustig und geht in Team Grün und einer ist in Team Gelb und alles geht kaputt. Oder sie schaffen es wieder nicht, zwei gebalancete Teams hinzukriegen. Also gebalanced jetzt nicht mal unbedingt im Sinn von, dass die Spieler gleich gut sind, sondern allein schon, dass gleich viele Spieler pro Team sind. Und da, finde ich, hat der Spielleiter noch lang nicht genug Möglichkeiten. Es gibt In-Game-Chat also mit Text. Ja. Aber ich weiß nicht, ob der auch in der Lobby funktioniert. Ich glaube nicht. Okay. Ja. Egal, jetzt weiter zum File-Browser, schätze ich. Außer du willst nur was sagen dazu. Ja, genau. Geil, File-Browser. File-Browser, officially confirmed, Halo 5 is going nuts. Seriously. Allein die, wenn man da wirklich mal durch die ersten zwei, drei Seiten scrollt, es geht ab. Ich glaube, das wirklich Geile ist gar nicht mal unbedingt der File-Browser alleine, sondern was noch mit dazu kam. Genau, diese Objektgruppen. Diese Objektgruppen sind so viel nicer, als ich mir vorgestellt habe. Das ist ja furchtbar. Prefabs. Prefabs. Ich weiß nicht, Prefabs klingt irgendwie blöd. Sie haben Objektgruppen klingt da natürlich richtig cool dagegen. Ja, muss aber man Prefabs schon sagen. Klingt so fabulous. Naja, nee. Komm, ich studiere Deutsch, das kann ja nicht sein. Trotzdem finde ich Objektgruppen klingt aber scheiße. Muss ja, aber sagen. Keine Ahnung, ich finde auch Object Groups besser als Prefabs, klingt, ganz ehrlich. Ich finde Prefabs klingt einfach so richtig weird. Prefabs heißt. Ja, es heißt Prefabs, aber es, ich nenne es auf es jeden ist Fall so. Weird. Nevertheless. Wer nicht weiß, was das ist, du kannst jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Gebäude bauen, das als ein komplettes, eine Gruppe machen und das dann als ein Prefab speichern, das dann hochladen und dann können sich das andere runterladen und wieder in ihren Maps verwurschen. Das Geile ist, dass jetzt dadurch, dass man auch Fahrzeuge so cool designen kann quasi, dass man jetzt zum Beispiel offiziell, das war ja vorher immer nur so über Umwege möglich, jetzt kann man es halt wirklich einfach machen, dass du ein Banshee in das neue Phantom-Modell steckst und dann hast du quasi einen Phantom, den du fliegen kannst. Und das gibt's jetzt halt auch alles schon als Prefabs und da gibt's schon, keine Ahnung, ganz viel krasse Scheiß, irgendwelche fancy Mongooses mit Einhörnern oder Ahnung, den X-Wing aus Star Wars oder also ein Scheiß. Ich warte ja noch drauf, dass irgendwer den scheiß Todesstern baut. Du kannst richtig weit rauszoomen jetzt, deswegen mit den aus den Fahrzeugen. Das heißt, du kannst so, da habe ich letztens gesehen, das hat der Flash nämlich ein Video zu gemacht, können wir auch verlinken. Da haben die Flappy Bird gespielt. Da steigst du in so einen Wasp ein, der an diesen Vogel halt dran ist und dann wird die Kamera so weit rausgezoomt. Und dann wird das halt, ist das quasi so eine Pseudo-2D-Perspektive und dann fliegst du da durch. Ist ja nice. Okay. Also solche Sachen. Also warte mal, hast du gerade richtig mitbekommen, dass man die Fahrzeugkamera kannst du weiter rauszoomen. Dann kannst du halt sagen, wenn du einsteigst, dann kann es halt so und so weit sein. Ja. Oh, okay, cool. Das ist tatsächlich ziemlich nice. Genau, und sonst gab es ja auch noch, das kann man vielleicht auch noch kurz erwähnen, so ein paar andere Änderungen in Forge. Es gibt jetzt endlich ganz viele Allianz-Objekte, da haben viele Forger schon immer nachgeschrien. Also wie halt den Phantom oder halt auch, keine Ahnung, das schöne, zerschießbare Energieschild, was es eigentlich immer gab. Und ja, und andere Sachen. Oh, jetzt weiß ich, was ich im Cluster-News-Skript vergessen habe. Die allianzmäßig gethemed sind. Und ja, was halt aber cool ist. Und der Maps noch mehr Varianz gibt. Und man kann jetzt auch tatsächlich, was ich auch cool fand, mehr Sachen als nur diesen random Blöcken Texturen geben und so. Was auch ziemlich cool ist. So, dann kannst du halt so ein Rohr machen, was aus Holz ist oder so ein Scheiß. Ja. Es ist auf jeden Fall krass auszusehen, was halt, wie gesagt, schon alles gebaut wurde. Es kommt mir immer so vor, so jetzt denkt man, jetzt haben sie es erreicht, jetzt haben sie es geschafft. Aber ich meine, es war ja bei Reach genauso. Die ersten paar Maps, die rauskamen, die waren so, okay. Dann hat man sich gedacht, so, oh, cool. Und ganz am Ende von Reach kamen so richtig krasse Maps zum Teil noch raus, obwohl Reach an sich jetzt wirklich halt nicht so viel Optionen geboten hat, was irgendwie schön zu machen, weil alles grau war. Und jetzt mit Halo 5, finde ich, ist es auch noch mal krass, wo man vor ein paar Tagen irgendwie oder paar Wochen, Monaten schon gedacht hat, so wow, das ist richtig krass. Und dann habe ich heute noch mal geschaut, eben wurden so ein paar Maps gefeatured und Zeug und Screenshots gezeigt. Und dann habe ich mir gedacht, die sehen ja noch mal deutlich krasser aus, als was ich davor schon gesehen habe. Und es hört einfach nicht mehr auf. Die Forge geht einfach komplett ab jetzt. Also keine Ahnung, ich glaube, damit haben sie jetzt halt auch so einen Stein ins Rollen getreten und ich habe auch schon Leute gehört und da habe ich mir gedacht, eigentlich doch, kann man schon machen, diesen Vergleich. Die haben das mit Gmod verglichen, so in den ersten Tagen und wie das dann abgegangen ist und shit. So, wenn das jetzt in die Richtung weitergeht und wenn sie dann noch vielleicht mal irgendwann nicht dann ein gutes Kino machen, dann kann das was werden. Und spielbare Eliten. Ja, spielbare Eliten. Damit steht und fällt Halo 6. Aber ich meine, das weiß ja jeder. Ja, das Spiel kann so gut sein, wie es will. Also, wenn da keine, dann. Dann ist immer. Wenn ich da nicht beim ersten Trailer, wo man dann halt mal Gameplay sieht, wenn ich da nicht schon im Hintergrund, so ganz hinten, wo ich dann mit roten Kreisen reinzoome und sage, hier in der Analyse, bla bla, wenn ich da nicht eine Elite rumhüpfen sehe und dann vielleicht noch so leise, watch, dann, ist vorbei. Das ist schon aus, dann der Hype ist weg. Tot. Dann fahre ich zu Frankie nach Hause, in seine und er steht verkleidet da als Elite am Grillen, ja, und dann ja, nee, dann schmeiße ich ihm die Burger vom Grill in den Dreck. So. Ich muss gerade vorstellen, so ein Elitenverrückter dann in so einem Elitenkostüm zu Frankie fährt und einfach seinen Grill umwirft. Ja, nee, ich mach das so, ich stehe bei ihm und er guckt dich, weißt du, er wird dich halt erstmal, wenn du reinkommst, würde er dich erstmal so richtig verwirrt angucken. Er wird, glaube ich, erstmal nicht reagieren, weil er einfach so überfordert ist. Sondern er guckt dich erstmal nur verwirrt an und du dann so, nein. Und dann slappst du ihn so einmal ins Face. Nein. Und dann sagst du nachmal nein, slappst ihn nochmal ins Face. Und dann steht er mit seinem Grill und hat bestimmt auch so eine Kochmütze auf, so richtig fancy. Das ist bestimmt so ein Griller. Und dann schmeißt du ihn einfach das ganze Grillrost richtig in den Dreck. Der Grill bleibt stehen, einfach aber das Grillrost drunter. Okay, ich hätte ihn einfach umgekippt. Nee, Mann. So vor ihm, sodass es so da steht. Das macht man nicht. Okay. Naja, never. Egal. Weiter, weiter im Konzept. Es gab natürlich auch neue Karten. Ja, Moment. Oh. Zum Firebrowser noch kurz. Man kann auch, abgesehen von Prefabs und so, natürlich auch normale Maps und so speichern und Shit, was ziemlich cool ist. Und man die kann auch sortieren Thumbnails und machen und nach Keywords. Genau, und Tags gibt's jetzt und so. Also wenn man jetzt zum Beispiel Bock hat, eine geile 1v1-Map zu finden, kann man danach suchen. Ja. Also nach dem Tag 1v1 und Shit. So ein ganz Kram halt. Was halt cool ist, vor allem auch für Forger, weil die dann endlich mal jetzt quasi nochmal einen Weg haben, ihre Maps rauszuhauen und vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu kriegen und die Arbeit nicht genau, umsonst ist. Und vor allem, was es auch wieder gab, was man vielleicht auch noch kurz anführen kann, es gibt jetzt wieder so 3-for-3 Favorites, wie es damals bei den Favorites gab. Auch, obwohl Screenshots und so hätte ich auch mal wieder gern. Weil Screenshots leider nicht mehr, ja, weil die ja nicht im Firebrowser mit drin sind. Aber es gibt so ein, sie haben es geregelt über einen Tag. Scheiße, Xbox TV, ja. Der nennt sich irgendwie 3-for-3 Favorites oder so ähnlich. Ich hab's vergessen, vielleicht war es auch irgendwie sowas auf jeden Fall, wo sie halt offiziell irgendwas highlighten. Und das ist direkt da auch verfügbar. Ist mir letztens aufgefallen, habe ich mal rumgeschaut. Oh. Da sind schon ein paar nette Sachen drin. Unter anderem zum Beispiel auch, wie sie in ihrem Blogpost da gehabt haben, diese einen Prefabs, um jetzt das Wort zu verwenden, von dieser einen nicht Mittelalter, sondern so viktorianische Zeit-Map da. Ja. Wurde so ein bisschen geteasert und da hat der ja total viele so Medieval oder was, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kann die Zeit nicht gescheit einordnen, so Prefabs eben rausgehauen und die haben sie jetzt auch alle gehighlightet und dann gab es auch so Cop-Wartogs, wo jemand so oben diese blau-rote Lichter drauf gemacht hat und so Zeug, das ist da jetzt alles in diesen 3-for-3 Favorites. Was wollte ich denn, ach ja, genau, was ich aber halt irgendwie so weitergedacht schon hatte mit den, dass du jetzt die Fahrzeuge quasi so mappen kannst und Shit, ist halt cool so, aber das Ding ist, wenn du jetzt einen Banshee, der quasi in einem Phantom-Modell hast, steckt, einfach hast, so, ist natürlich cool und so, und wenn du eine Maschine mal machen wollen würdest, wäre das natürlich auch fancy und bla. Das Ding ist halt, ich wäre halt schon gern einen echten Phantom, so. Ja. So, weil das ist halt nicht das Wahre, so. Ja. Und deswegen, keine Ahnung, Halo 6 müssen die halt einfach mehr Fahrzeuge machen. Kann nicht so schwer sein. Machst du halt einfach wieder einen Falcon, geil, dann machst du den Pelican endlich mal, weil haben sie in der Halo 4 Kampagne schon designt, dass du den fliegen konntest, und dann kam das nicht. Das ist so sinnlos. Und keine Ahnung, dann Phantom noch, und wenn du ganz fancy bist, kannst du auch noch einen Spirit machen, und keine Ahnung, dann machst du endlich mal ein Scout Warthog, wo du auch hinten einsteigen kannst. Das ist, was ich schon seit Halo 3 vermisse, weil es ihn da ja auch gab. Fahrbar. Ich will meinen Chopper zurückhaben und meinen Proffler. Ja, und vor allem, was ihr auch mal bedenken müsst, es muss nicht Sinn im Multiplayer machen. Es muss es nicht. Es ist allein schon für Custom Games. Muss ja nicht auf jeder Map platziert werden, kann in der Kampagne cool sein und dann im Dings. Ja. Und natürlich U-Boote. Wir alle wollen U-Boote haben. Ja, oder generell mal Schiffe oder sowas. Wäre schon cool. Ja. Egal. Jetzt aber vielleicht weiter wird das zu Maps, jetzt auch noch, hätte ich gesagt. Stell dir mal vor, so Invincible. Hm. Ja, mal sehen. Anyway. Genau, Maps. Mercy. Ja. Yeah. Please have mercy with us, Gott. Ja. Mercy, ein Haven-Remake aus Halo 4. Jetzt in Halo 5 mit Eliten-Theme. Alles schön in Bronze, Gold, braun-rot mit riesigen, gehalten. Rostigen Ketten, die genau. Da so durchgezogen werden und einem riesigen blauen Licht, das von Elitenhänden getragen wird und es sieht einfach nur verdammt geil aus. Und überall ist Wasser und diese riesige Maschinerie in Bottom Mid, die da von unten aus diesem Wasser da so das Wasser hochschöpft, das dann überall da hochfließt. Ich lehne mich auch nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das ist die schönste Map, die Halo 5 einfach hat bis jetzt. Ich war übrigens arg irritiert. Ich dachte, die Map spielt bei Nacht. Tut sie aber gar nicht. Es ist in einer Minenhöhle. Und genau. Richtig verwirrend. Coole Skybox. Da wandern dann auch so Lichter rum in der Ferne und fliegen so Fledermäuse, glaube ich, sogar rum. Und irgendwie so ein Zeug. Ja. Sehr komisch. Ansonsten spielt sie sich wie Haven. Und ich persönlich zumindest finde, dass Haven sich schon recht gut gespielt hat. Haven war die beste Map in Halo 4. So ein Punkt aus. Und also hat bisher, wo ich es gespielt habe, immer sehr viel Spaß gemacht und lässt sich nichts aussetzen an der Karte. Ich finde, sie ist jetzt kein ultra, mega, classic, best Map ever, wie zum Beispiel mit Guardians aus Halo 3 oder so. Ich glaube, das ist so eine Map, die in diesen Bereich fällt. Oder unter den Bereich fällt. Anderen Semi-Maps in Halo 4 konnte sie damals halt scheinen. So. Ja, also sie spielt sich meines Erachtens auf jeden Fall nicht schlecht. Ich mag sie eigentlich ganz gern und sie sieht einfach super cool aus. Na, das auf jeden Fall. Getrübt vom Schein. Nö, aber sie macht ja auch so Spaß und es ist halt eine Slayer-Map so. Und auf ihr halt ist, glaube ich, jetzt momentan die einzige Map, wo das klassische Strahlengewehr liegt, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher, weil sie in der Arena haben sie auch wieder viel geupdatet. Oh, okay, stimmt. Ob das nicht noch irgendwo rumliegt, weil ich tatsächlich relativ wenig Arena gespielt habe. Das kann man auch mal kurz anmerken. Was ich mit Überraschung festgestellt habe, was cool war, ist, dass jetzt in Arena, in Team Arena, jetzt auch tatsächlich Forge-Maps drin sind. Oh ja, genau. Das war halt so, plötzlich kommt so eine Forge-Map dran und Eddie und ich sind erstmal völlig überrascht gewesen. Ja, ich habe es erstmal nicht geglaubt. Ich selbst auf einer Forge-Map. So, man schreibt ihm was und er denkt direkt, man würde ihn anlügen, so ungefähr, so WTF. Ja. So, Pixar didn't happen, ach, halt's Maul, ich schick dir jetzt keine Bilder, spiel selbst, du Affe. Naja, auf jeden Fall ist auf jeden Fall sehr cool. Sehr cool, definitiv. Ja. Und dann gibt's noch eine Map für den coolsten Modus in Halo 5, nämlich für Warzone Assault. Geil, Warzone Assault ist der beste Modus, den jemals irgendwer in einem Halo-Spiel gemacht hat. Ich spiele so liebend gern Warzone Assault, weil ich es liebe, immer gegen Basen anzukämpfen, die voll sind mit Gegnern und eine super Stellung haben, wo Leute direkt von einem Fels runterspringen können, um sich direkt zu ground pounden. Das ist ganz ehrlich, also es gibt ja viele Spielmodi in Halo, aber vor Halo 5 waren so, was ist ich, Slayer, fand ich ganz cool, aber jetzt mit Halo 5, Warzone Assault ist mein absoluter Lieblingsmodus. Also wirklich, da Invasion kommt kein anderer dran. Invasion ist der letzte Scheiß im Vergleich zu Warzone Invasion Assault. Geht gar nicht. Warzone Assault ist so refreshing, so neu, so einfach so innovativ und gut und so schön ist gebalanced. Ja nicht mal so, dass sie sich die Mühe gemacht hätten, wie in klassischen Spielmodis, wie in sozusagen Bad Company 2, Rush, wo man zwei Objectives hat, die man angreifen kann und muss. Dass man wenigstens überlegen kann, wo verschiebt man sich jetzt gerade hin von der Stellung hin? Nein, es gibt nicht viel eins. Denken. Man hat einfach ein klares Ziel. Es ist einfach so straightforward. Warzone Assault ist der beste Spielmodus überhaupt. Die Gegner, die direkt wieder da drauf. Da könnten sich auch mehr andere Spiele mal eine Scheibe abschneiden. Weil Warzone Assault einfach meines Erachtens der Modus 2016 ist. Ja, jetzt habe ich es gesagt, auch, ist aus der, die Katze aus dem Sack. Also votet bitte jetzt sofort unter halowaypoint.de für Warzone Assault für den besten Spielmodus 2016. Warzone Assault for President. Ja, jetzt aber seriously, Warzone Assault ist scheiße. Ja. Und ich verstehe nicht, warum, auf jeden Fall haben wir dann natürlich auch in unserem naiven Versuch, doch hoffentlich mal ein bisschen cool irgendwie auf der Map spielen zu können und so, versucht, Warzone Assault zu spielen. Und haben die Map auch direkt am Anfang bekommen, haben festgestellt, die erste Basis ist ganz schön scheiße. Wir waren Attacker und vor der Basis ist direkt so ein Felsen und da spawnen die Defender drauf. Und das ist einfach dumm. Egal, wo steht, entweder laufen die halt wieder rein oder Sie groundpounden alle darunter. Die haben sich wirklich, das war in einer Szene, wirklich wie beim Turmspringen, haben die sich da angestellt, um dann einer nach dem anderen irgendwie ins Wasser quasi reinzudiven. Es war so unfassbar schlecht. Wer hat sich das ausgedacht? Aber die Map sieht natürlich cool aus, weil es eine St. Helios sieht cool aus. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die zweite Base an sich, ich habe mir mal ein Gameplay angesehen dann, sieht besser ist, echt cool aus. Also da ist dann wirklich so Tempelruinen und mit viel so Deckung und vielen Angriffswegen. Und das sieht wirklich richtig lustig aus. Die dritte Ding ist dann wieder scheiße, weil es ist wieder die genau gleiche Basis auf mit der anderen Core wie überall, nur dass sie diesmal in einem Felsen drin ist. Und ich hasse diese Basis, weil sie auch wieder so richtig ekelhaft ist. Das macht doch keinen Spaß, ganz ehrlich. Wenn mit Mongoose setzen sich die Defender rein, haben unendlich Granaten. Ja, geil. Oder das ist ja eine Sache, was ich dann noch viel schlimmer finde, ist, wenn sie dann immer in dieser Brücke chillen, wo sie sich, wenn sie sich crouchen, gerade so mit dem Kopf noch in der Mitte da rausschauen und du darfst dann dagegen anrennen. Es ist einfach... Ja, ich habe natürlich auch meinen coolen Clip letztens gespielt, den ich auch mit GameDVR direkt geteilt habe. Ich, heroisch, ja, in Warzone Assault, auf Summit, rein mit dem Wasp, den ich mir gerade noch so hatte. Wasp schon völlig broken, ich spring noch raus, zack. Du musst dir das jetzt natürlich cool vorstellen, so wie als würdest du Not-Evacuation aus dem Titan oder so machen, Titanfall, so richtig, bam, geil, James Bond-mäßig da rausspringen. Dann zack, rein, erstmal ein bisschen sprayen da, mit dem SMG, das ich eingepackt habe und dann die Granate rein, bam, bam, ein bisschen rumballern, Triple Kill, noch rein, weiter im Core Damage machen und dann erstmal den Clip aufnehmen und weil man den Clip aufnehmen will, dann sterben. Ja, na, so episch war das. ja, das waren die Maps. Ist im Großen und Ganzen, cool, also Tempel weniger. Warzone Tempel, ich weiß nicht, wer Warzone Assault mag, dem wird die Map wahrscheinlich gut freuen oder so. Sie sieht auf jeden Fall, zumindest die zweite Basis, sieht sehr cool aus. Ich wünschte, es wäre eine normale Warzone Map. Ja, aber es sieht so schön aus. Es sieht so, die Map, ach, ich hätte gern, ich weiß nicht, ich hätte gern sie irgendwie so in BTB oder so. So mit nicht ganz so vielen Fahrzeugen. Ach, Warzone ist sowas wie, nicht mein Modus. Invasion. Oh. Ja. Ja. Anyway. Gut. Ganz abgesehen von den neuen Maps gab es auch noch neue Rex. Ja. Nämlich einmal coole Rüstungen, die wir ganz schnell abhandeln können. Nämlich es sind die Noble-Rüstungen mit Streifen. Oh ja. Oder Punkten oder so. Wow. Die Variation von der Noble-Rüstung. Und was soll man anderes sagen? Das ist... ich bin unterwältigt. Ein Erguss an Kreativität ohnegleichen, genauso wie die neuen Visiere. Oh ja. Es ist silber und grün. Gibt es schon silbernes 3 Millionen und grünes und auch grün. Zufällig? Und haben wir noch das sogenannte Cock-Visier für die Waffen. Irgendjemand muss es sagen. Und dann noch das nur so neuen Silencer. Das darf ich nochmal ganz kurz festhalten. Das COG, dachte ich, ist ja das, was standardmäßig auf der DMA drauf ist. Oder täusche ich mich jetzt? Oder zumindest so in der Art. Ja? Und wieso tut man sowas auf ein SMG? Auf ein SMG? Damit du auf Range die alle... Ist doch klar. Ich finde es am Assault Rifle schon dumm genug. Aber es trifft ja wenigstens noch halbwegs was. Aber das SMG ist... Das egal, okay. Ja, weiter im Text. Es gibt auch noch einen Suppressor, der tut, was ein Suppressor so tut. Er suppresst, er dämpft den Schall. Und er erhöht die Reichweite, die effektive. Der dämpft den Schall. Ein Schalldämpfer. Und dann noch zwei Sorten von Skins, nämlich einmal Landgrave, die, glaube ich, soweit nur auf der Magnum cool aus. Ich habe keine Ahnung, ich habe sie noch nicht in-game gesehen. Und ich auch nur ganz Master Control, was quasi Tron-Skins sind, die ziemlich geil aussehen und die auch eine ziemlich coole Background-Story haben, weil Hans-Peter, ich habe keine Ahnung wer, aber einer aus der Community hat vor geraumer Zeit auf Twitter so ein Bild gepostet, wo er mit Photoshop so eine Art von Skin, nicht genau den gleichen, aber so in Halo 5 so reingefotoshoppt hat. Und hat sich Free for Story gedacht, boah, sieht ziemlich episch aus und jetzt ist es im Spiel. Ja. Und well done. Es leuchtet. Ja, auch im Dunkeln bestimmt. Ja. Ja. Cool. Und dann jetzt kommen wir nämlich zu den großen Sachen, die wir eigentlich aufgeschoben haben. Es gibt zwei neue Magnums, nämlich einmal die Tactical Magnum und einmal die Gunfighter Magnum. Und ich habe es ja selbst noch nicht freigeschaltet. Immer wenn ich die aufgehoben habe, dann bin ich nach gefühlt 10 Sekunden gestorben. Ich konnte aber mal 2-3 Mal mit ihr rumballern. Ja, geil. War schon ziemlich cool. Im Großen und Ganzen ODST. Ist es wie so eine gesplittete ODST-Pistole. Ja. Die Tactical Magnum erinnert höchstwahrscheinlich noch am meisten an die ODST-Pistole, weil die hat auch diesen Zweifach-Zoom, aber nicht so wie der Zweifach-Zoom von der Standard-Pistole, die man in Halo 5 hat, sondern so wie in klassischen Halos, also wo der Zoom so komplett... Der Zweifach-Zoom darf man jetzt nicht falsch verstehen. Also, es ist jetzt halt kein Zwei-Stufen-Zoom, sondern halt einfach zwei... Ja, 2x. Ja. 2x-Vergrößerung. Ja, zweimal Zoom. Genau wie das Sniper halt 5-fach und 10-fach Vergrößerung hat. Ja, genau. So die eine 2-fach Vergrößerung. Ja. Genau wie die Standardpistole normalerweise, aber hier in Vollbild, wenn man so möchte. Also ohne das Smart Scope, sondern so klassisches Scope. Mhm. Ich glaube, das ist verständlich. Und sie ist schallgedämpft. Und wie immer tut ein Schalldämpfer, was ein Schalldämpfer so tut, er dämpft den Schall. Ja. Aber sie schießt nicht ganz so schnell wie die Pistole aus Halo 2 ODST, hat dafür aber auch Halo 3 ODST, stimmt. Hat dafür aber auch keinerlei Rückstoß. Also es zieht kreuzlich hoch. Das war ja bei der in ODST. Ja, das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, zumindest von dem, was ich gesehen habe. Aber keine Ahnung, so muss man aber schauen. Vielleicht, und dann gibt es eben noch die Gunfighter Magnum, die hat die Feuerrate, die der anderen fehlt, wenn man so möchte. Dafür nicht den Zoom und nicht den Schalldämpfer. Und ich glaube, dafür auch den Rückstoß. Aber da bin ich mir nicht sicher, dafür habe ich sie nicht oft genug. Ich hatte sie ja selbst noch nie, aber ich habe bisher auch nur ein Video gesehen, wo, ich glaube, das war sogar von Ultimate Halo. So eine Comparison gemacht, ja. Ja, zwischen der ODST-Pistole, der Tactical Magnum. Aber er hat die Gunfighter Magnum nicht mit reingenommen, leider. Ja, gut, und dann gibt es halt noch die Jägergeschütze. Keine Ahnung, gefühlt inspiriert von SPV3, weil da war es dann drin, dann so, hey, lass das mal auch machen. Ja. Keine Ahnung, das ist traurig, dass ein Mod zuerst hatte. Aber anyway, sie sind drin, sind auch leider nicht aus der Ego-Perspektive wie in SPV3, sondern halt wie Geschütze halt so sind in der Third Person. Sind anders aufgebaut, als ich gedacht hätte. Denn tatsächlich ist das Schwächere, oder das eine hat diesen Burst-Schuss, den die Jäger immer so abfeuern zwischendurch, und das andere ist dieser fette Explosion. Plasma. Dingsmäßige Schuss. Was ich eigentlich gedacht hätte, ist, dass eigentlich beides haben, nur das eine halt mehr Damage macht oder keine Ahnung, sowas. So dass man halt, wenn man auflädt, dann das eine hat. Und so ist es irgendwie komisch. Weiß ich nicht. So. Ich finde die Aufteilung, glaube ich, ganz sinnvoll, weil sonst, glaube ich, wäre es zu kompliziert geworden. Auch von. Wieso das denn? Wenn du lange gedrückt hältst, dann kommt dieser fette Schuss. Wenn du kurz drückst, kommen die Bursts. Ja, aber das ist ja voll. Nee, finde ich nicht, weil ich dachte eigentlich ursprünglich, also jetzt bin ich mir unsicher, weil ich dachte eigentlich, dass solange du gedrückt hältst, schießt dir der ein Ding und macht keinen normalen Burst, sondern macht einfach so Dauerfeuer. Macht sie nicht? Nee, das war ja früher bei den Jägern so, bis Halo 4. Okay. Ist ja noch nie aufgefallen. Nein, ich meine jetzt nicht den Strahl, sondern dieses Brr, Brr, Brr. Aber ich dachte, dass du damit durchgehend feuern kannst. Ja, das ist halt ein Schuss, das ist so ein Burst, oder so, die dann abgefeuert wird. Ja, ich dachte aber, du kannst durchgehend feuern und nicht so burstmäßig, okay. Tja. Ja, das ist halt schon irgendwie, naja. Ja, trotzdem, ich glaube, es wäre irgendwie komisch gewesen. Nein. Ich will das fette Gefühl haben, wenn du es auflädst und dann so richtig. Was mich eher enttäuscht ist, dass sie scheinbar vergleichsweise wenig Ladung haben. Das und geht halt. Ich finde sie zu schwach, um ehrlich zu sein. Weil dadurch, dass sie so sind wie Geschütze, bist du ultimativ langsam, kannst nicht thrusten damit. Du kannst. Nee, du bist nicht ultimativ langsam, du bist schneller als mit einem normalen Geschütz. Ja, aber trotzdem, im Vergleich zu, wenn du es nicht dabei hast, meines Erachtens ich glaub, langsamer. Ja, geht. Also, ich hatte echt nicht das Gefühl, ich habe es ja gespielt, aber es war viel langsamer. Das fand ich überraschend positiv zu vermeiden. Ja, trotzdem kannst du halt auch nicht clambern damit und bist halt, das ist halt so Geschütz-Ding, so ein bisschen. Also, das schränkt dich halt in deiner Mobility schon mal ein. Und gerade in Warzone, wo dann irgendwo einer mit seiner COG, DMA irgendwo am Arsch der Welt hockt und dich dann erstmal so wegholt und du halt gefühlt nicht so gut entkommen kannst, finde ich die dann doch irgendwie zu schwach für. Ich weiß nicht. Auch ging. Also ich hab's in Warzone Firefight. Ist wieder, das ist ja auch das, wo ich meistens meine Rex noch ein bisschen verballer, weil im normalen Warzone ist das halt immer so, spiele ich ja auch fast nicht mehr. So. Na. Ja. Ja, was cool ist, designmäßig muss man sagen, das ist uns noch aufgefallen, dass man hinten, da steckt ja so richtig die Hand rein und da kommen noch diese Würmer raus und shit. Das ja, ist so diese Jägerwürmer. Ja, sieht richtig fancy aus. Ja, richtig, schon fast ein bisschen eklig irgendwie. Ja, doch, ja. Ja. Genau. Ganz cool. Gut. Auf jeden Fall. Ich glaube, das haben wir aber dann jetzt, oder? Wir haben das Größte eigentlich durch. Ja. Ach nee, es gibt noch mit, das können wir noch kurz sagen, mit dem Dings, mit Halo 5 Forge ist ein weiterer, vielleicht diesmal nicht ganz so trauriger Versuch von 343 und Microsoft gestartet, Halo auch abseits der Games irgendwie mal cool zusammenzufassen, die Halo-App ist gestartet. Ja, und gut, ja. Eigentlich, man kann sie eigentlich eher sehen wie ein Launcher im Großen und Ganzen, weil mehr ist sie nicht. Ja, die wollen aber doch dort einen fancy Shit damit machen und der Halo-Channel ist ja quasi tot. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe ehrlich gesagt, ich habe mittlerweile einen Überblick verloren, was sie genau machen wollen. Im Moment zumindest ist es wie ein Launcher. Man hat sämtliche Spiele, die am PC verfügbar sind, aufgelistet und dazu dann zumindest, also eigentlich ist es nur bei der Forge wirklich Content. Krass, aber hab halt noch so Tutorials und so ein paar Community-Highlights, aber jetzt auch nicht groß irgendwie, dass man da krass durchsuchen kann oder so, halt so ein paar gehighlightete Videos und Zeug, die einem vielleicht helfen und Tutorials, aber jetzt so richtige Community-Funktionalität, dass man da irgendwie auch vielleicht so eine Art Forum-Integration hat und sowas. Foren sind out, die gibt's nur noch auf Angry Waypoint und da habe ich das Gefühl, ich habe das Gefühl immer, 343 guckt eher ins Reddit als ihr eigenes Forum. So, okay, ja. Ja, schön. Aber was mir gerade noch auffällt, hier wo ich durchblätter, wir haben gar nicht über die Spezifikationen gesprochen, die Halo 5 Forge braucht. Ja, scheißegal. Aber ich würde also da trotzdem überraschend, noch ganz kurz. Überraschend hoch tatsächlich. Ja. Vor allem, was eigentlich in der 30, was die Xbox One eigentlich für eine Gurke ist. Ist das echt überraschend hoch. Eine Gurke. Ja. Komm, Mann. Ich hätte sagen, ein Gürtchen. Ja, deswegen habe ich es mir auch noch nicht geladen, weil ich mir unsicher bin, ob das bei mir auch gut läuft. Na. Ja, auf jeden Fall. Vor allem grafikkartenmäßig fordern sie schon einiges. Also gut, los geht's mit einer 650 Ti. Ich habe keine Ahnung, wo die liegt. Ich habe eine 540, ne? Oh, okay, ja. Na, auf jeden Fall auch schon ein bisschen was irgendwie. Und ich kann halt, ich weiß nicht, wie es dann halt grafikmäßig steht. Aber wenn man so Recommended Specs ansieht, wären halt, 79. Das sind halt schon so, gut, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber damals waren es 300 Euro. Jetzt sind es 200 knapp, schätze ich. Das kann man ja auch nochmal vielleicht kurz sagen. Kauft euch eine RX 480. Yeah, ja, geil. Nee, das wollte ich aber eigentlich, sondern halt, Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, aber dann rede ich einfach nochmal kurz weiter. Was aber noch viel krasser ist als diese Anforderungen, Grafikkarte und CPU, ich meine, das ist ja noch irgendwie, ja. Aber Arbeitsspeicher will es aus irgendeinem Grund super viel. Recommended sind 12 GB. 12. 12. Normalerweise, so von dem, was ich zumindest mitbekommen habe, haben die meisten eigentlich 8 GB drin und das ist dann schon eigentlich, also die wenigsten Spiele, die ich kenne, brauchen wirklich 8 GB. Sind meist eher so Programme wie After Effects oder so krasse Programme, die halt viel Speicher brauchen, aber die verlangen einfach mal 12 GB Arbeitsspeicher recommended, ja. Minimum ist 8 und Ultra, also für 4K, wollen sie 16. 16. Was machen die denn bitte? Was? Es ist das Doppelte, was die One hat. Ja, glaub, Nevertheless, Scorpio wird nicht so viel am Terminal jetzt. Ja. Nochmal zusammenfassen, jetzt so, was Halo 5 Forge auf PC so eigentlich so als PC-Adaption sonst so irgendwie nochmal hat. Weil, ja, es ist halt 4K. Und Texturen sehen nicht geiler aus. So, ja. Sonst sieht's halt, es sieht halt nicht viel advanceder aus oder so. Also, keine Ahnung, das hatten ja auch manche so gedacht vielleicht oder so. Es sieht halt einfach schärfer aus, weil es 4K ist. Wenn du es auf 4K spielst, natürlich. Ja. Ja, aber sonst ist ja, es halt Halo 5. Wäre auch irgendwie also komisch, wenn es nicht so wäre, weil ich meine, die Maps sollen ja trotzdem auch noch auf der Konsole spielbar sein. Ja, aber gut, wenn sie halt ein bisschen geiler aussehen, wäre halt. Keine Ahnung, vielleicht hätten sie ja wenigstens so ein bisschen so Beleuchtung, ein bisschen nicer machen können oder so, keine Ahnung. Da gibt es ja immer, oder in super Lighting und bla. Und es lädt ja alles dann halt deutlich schneller, immerhin so. Ja, das stimmt, das kann man festhalten. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Noch irgendwas? Ich glaube nicht. Nee. Ja. Schön. Ich glaube, wir haben es. Glaub doch, ja. Ist durch. Das ist klasse. Wir sind gespannt, was in Zukunft noch so kommt. Ach doch, das wollte ich noch sagen. Die wollen in Zukunft auf Halo 5 Forge PC dann auch noch so endlich mal reinfügen, dass man das Field of View auch ändern kann und sowas. Da habe ich gehört, gibt es ja schon so eine Mod oder sowas, die das macht. Ja, gut, aber sie wollen es dann halt auch offiziell in-game. Ja, ja, ein bisschen was braucht es noch. Auch so das UI an sich ist zum Teil noch sehr konsolig. Ja, aber hey. Ja. Besser als gut. Wir haben immer wieder viel länger geredet als gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir zu zweit zu lange brauchen. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir gucken mal. Es wird, denke ich, in Zukunft auch noch ein bisschen was an Update-Kram rauskommen. Je nachdem, wie groß die so sind, machen wir vielleicht dann auch alle zwei Updates nur einen Talk oder so vielleicht. Mal sehen, ob man das dann so zusammenfasst oder so. Keine Ahnung. Wir gucken einfach mal, wie das so kommt. Aber es kommt ja auf jeden Fall noch was. Denke ich, schätze ich. Und ja. Ansonsten, der übliche Drill. Hinterlasst uns eure Meinung. Was hat euch Update am besten gefallen, was gefällt euch am Update nicht, was hättet ihr liebend gern noch in kommenden Updates? Das war's mit mir. Ja, genau, haut rein.